nicht mehr gebaut werden. Und Sie hören das auch schon an dem Gezwitscher der Vögel hier. Ja. Hier ist Landleben pur. Gut, wir schauen uns das mal an. Bitte fragen Sie alles, was Sie wissen möchten zum Haus. Fragen Sie einfach. Okay, gut. Gucken wir es uns an. Man meint, dem Haus anzumerken, wie sehr es die Ruhe genießt. Es ruckt sich nach der Nacht aufs Neue zurecht, räuspert Rohre frei und lässt Scharniere und Gelenke knacken. Mit den Jahren wird so ein Haus zum eingeweihten Mitwisser, meint Alain de Botton in seinem Buch über Glück und Architektur. Es bot ersten Techtelmechteln Raum, sah bei Hausaufgaben über die Schultern, war dabei, als gerade aus dem Krankenhaus eingetroffene Babys zum ersten Mal gewickelt wurden, und fand sich mitten in der Nacht von geflüsterten Gesprächen in der Küche überrascht. Es hat Winternächte ausgehalten, in denen die Fenster kalt wie tiefgekühlte Erbsenbeutel waren, und Hochsommerabende, in denen sich die Ziegelwände noch warm wie frisch gebackenes Brot anfühlten. Es bietet nicht nur physische, sondern auch psychische Zuflucht und ist ein Wächter der Identität. Standards of living, they're rising daily. But home, oh sweet home, what to do there? Home, sweet home, Zuhause, was ist das? Feature von Wolf Eismann. Jeder Mensch braucht ein Zuhause und schätzt dann auch sein Zuhause hoch ein. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Ansprüche, wie flexibel dieses Zuhause dann gestaltet werden soll. Da gibt es dann eben welche, die sagen, naja, das ist jetzt eh nur beispielsweise fürs Studium, also wird das Ganze mit einem IKEA-Spezialpaket rasch gelöst. Oder man hat beispielsweise die Familie eben gegründet, dann wird eher langfristig und grundsätzlich gedacht, geplant und auch finanziert. Jeder drückt ja damit was aus. Es gibt Leute, die wollen mit ihrer Wohnung angeben. Es gibt Leute, die wollen einfach, dass sie sich selber erstmal drin wohlfühlen. Aber wenn Leute richtig angeben wollen mit der Wohnung, fühle ich mich ganz selten wohl. Ich finde, es kann ein wahnsinnig reiches, teures Haus sein. Wenn man da drin lebt und das gelebt ist, finde ich, dann wird es auch nicht protzig wirken. Und ich finde, ein ganz kleines Zimmerchen, wo gelebt wird drin, also ich finde, man muss das Gefühl haben, dass eine Küche bekocht wird, ja? Dass ein Bücherregal genutzt wird, dass ein Sofa drauf gefläzt wird. Wenn ich irgendwo an so einer staubigen Tankstelle mit einem staubigen Bier in der Hand auf ein staubiges Auto gucke, in das ich gleich einsteigen werde, um durch irgendein staubiges Land zu fahren, dann fühle ich mich auch zu Hause. Also so on the road, nicht? Und jetzt natürlich so mit dem Älterwerden, ich bin ja schon 58 inzwischen und so, dass wenn ich dann mal tatsächlich in meine Heimat fahre, also wo ich aufgewachsen bin da in Ostwestfalen, dann empfinde ich schon so das Grün dort der Wälder und die Art des Schattens und den Akzent der Menschen, wie die sprechen, wie die sind. Da merke ich doch plötzlich, hier bin ich wie ein Fisch im Wasser. Da kommen dann so Kindheitserinnerungen hoch und so. Wo ist ein Mensch zu Hause? Dort, wo er einst geboren wurde? Wo er aufgewachsen ist? Oder dort, wo er sich im Moment am wohlsten fühlt? Dort, wo vielleicht zufällig gerade das eigene Bett steht? Am wohlsten fühle ich mich in Caxias, wo ich geboren bin, in Nordostbrasilien. In Nordostbrasilien, eine kleine Stadt, wo das Leben sehr archaisch, ganz anders als hier. Und da sind die Leute so nett und so verrückt und das ist echt Besonderes auch. Da, das kann man nicht erklären. Ja, das ist klar. Also ich falle immer in so alte Familiengefühle zurück, wenn ich in Belgrad bin. Dann ist mein Vater wieder der große alte Patriarch, der über allem steht und alle versuchen es ihm recht zu machen. Ich habe noch nicht also genau entschieden, wo ich in der Zukunft also wohnen werde. Also weil mein Mann aus Brasilien ist und ich aus Japan bin, wahrscheinlich dass unsere letzte Station ist entweder Brasilien oder Japan. Chita Dorego Silva, Emilia Mitrovic und Junko Iwamoto leben schon lange in Deutschland. Aber wo fühlen Sie sich zu Hause? Also bei mir ist zu Hause da, wo ich jetzt wohne, sozusagen. Ja, ich fühle mich sehr wohl in Deutschland. Habe ich jetzt mich in dieser laufenden Zeit auch mit Klima schon gut, kann ich jetzt gut ab. Das war ein Problem in den ersten Jahren. Aber ich fühle mich tatsächlich wohler in Brasilien. Wenn ich in Brasilien ankomme, dann denke ich, das ist meine Heimat. Also alles, was serbisches Essen und serbische Küche angeht, brauche ich auch heute noch. Es gibt ein bestimmtes Gewürz aus dem ehemaligen Jugoslawien, Vegeta. Und Vegeta muss ich zum Beispiel immer haben, sonst werde ich ganz nervös. Also das ist also die alle drei Länder, Deutschland, Brasilien, Japan, völlig anders. Aber ich merke, dass ich den allen drei also relativ gut also anpassen kann. Ich versuche auch ein bisschen Brasilien in meine Wohnung zu machen. Dadurch ist auch das brasilianische Essen oft diese Feijoada, schwarze Bohnen mit Fleisch und so weiter koche. Und im Sommer schlafe ich in der Hängematte auch. Und in meiner Kindheit habe ich komplett in der Hängematte geschlafen. Dann gibt es so Details und Sachen aus Brasilien, die an meine Heimat immer erinnert. Das ist sehr schön. Und ich höre sehr viel brasilianische Musik. Und ich versuche dann, dass natürlich, dass beide Sachen ist gut. Auch zu Hause gibt es deutsches Essen. Da kocht mein Mann, ich kann das nicht. Es sind viele Sachen aus Deutschland, die ich liebe. Zum Beispiel, wenn ich in Brasilien bin, vermisse ich hier so sehr, dass ich muss zurückkommen. Man sucht immer beim Reisen nach Antworten, wie das Leben auch anders funktionieren kann als da, wo man herkommt. Und da gibt es in den verschiedenen Kulturkreisen halt verschiedene Antworten, also verschiedene Dinge, die dort besonders stark sind und die dann über sie so rüberkommen oder in sie hineingehen, also wo sie dann assimilieren. In Indien ist es halt eine sehr starke Spiritualität, nicht? Immer wenn ich in Indien bin, denke ich fast automatisch mehr über Fragen meiner Seele nach. Kuba, Südamerika, es ist halt eine große Lebenslust, die sich dann so in Tanzen artikuliert. Und der Orient ist sehr verträumt. Also in Marokko fange ich immer an zu träumen und zu spinnen und märchenhaft zu ticken und so etwas. Nicht? Also sie kriegen von unterwegs schon Antworten darauf, wie es auch anders gehen kann. Zu Hause, das ist und bleibt der ganz persönliche Rückzugsraum. Natürlich werden hier auch Gäste empfangen und Feste gefeiert. Doch ist es eben vor allem der Ort für den eigenen Feierabend. Hier hat man Zeit, um Bücher zu lesen, Musik zu hören, Filme zu schauen und seine persönliche Ordnung zu pflegen. Das Zuhause fungiert als eine Art Puffer, den der Mensch benötigt, um mit den Anforderungen der Außenwelt zurechtzukommen. Es dient als Ort, der gleichermaßen praktisch und behaglich sein soll. Cocooning nennt sich ein Trend, der sich in der Mitte der 1990er Jahre entwickelt hat. Die Rückbesinnung auf das eigene Heim. Bei mir ist so, dass ich bin das siebte Kind und jüngste auch. Und dann alle anderen haben 3, 4 Kinder und über 23 Enkelkinder und Urenkelkinder sind bestimmt 50 im Moment. Und die treffen sich immer und gibt es immer so diese Mittagsessen, sonntags zusammen. Die streiten die Hälfte und die andere feiert. Es ist aber eine ganz nette Familie, die sind sehr schön zusammen. Und ich vermisse diese Riesenfamilie sehr. Ne? Das ist für mich eine der schwierigsten Sachen hier. Aber als ich dann nach Deutschland kam, dachte ich bin von dieser Riesenfamilie geflogen, weil sie haben mich so, ne? Und weil ich so kreativ war, musste ich immer für jede Neffe und Nichte immer Geburtstagsfeier organisieren und gestalten. Und ich habe keine Lust mehr, bin abgehauen. Und danach, ein paar Jahre danach, habe ich angefangen, diese Familie zu vermissen. Man wird älter und dann, ich glaube, man wird immer nah, ne? Kommt näher in dieses Familiengefühl. Ne? Ja, ursprünglich war das Wohnzimmer und Schlafzimmer. Nachdem die Kinder nachher ausgezogen sind, hat man immer einen Durchbruch gemacht. Das ist so fast üblich bei den Häusern, dass sie dann aus dem Schlafzimmer praktisch ein Esszimmer gemacht haben. Fenster sind relativ groß. Mhm. Fenster sind aus Kunststoff mit Isolierverglasung. Ja. Und hier ist Bitspaltrunde wahrscheinlich. Ja, man hat es eigentlich immer so gebaut, dass die Wohnräume haben immer Holzdielen bekommen. Mhm. Und die Räume wie Flur, Waschküche und der Hauswirtschaftsraum, Küche, da ist immer Beton gewesen. Ja. So, das ist dann gefliest worden, damit es neuer ist. Vor 15 Jahren hat man eigentlich immer die Holzdielen rausgenommen und es wurde Estrich gemacht und in Auslegeware. Heute wieder umgekehrt, heute werden die Holzdielen wieder geschliffen, versiegelt. Okay, das macht alles einen soliden Eindruck hier. Also, wenn man ein Haus sucht mit Natur und so weiter und Ruhe, dann ist das hier mit Sicherheit ein Traum. Okay. Und das ist auch die Sonnenrichtung. Wir haben dort Süden, das heißt, ab Mittag haben Sie hier, wenn die Sonne scheint, haben Sie hier Sonne und keiner kann es bebauen, es geht nicht. Ich habe mir in den letzten Jahren überlegt, ob ich mal nach Berlin gehen würde, weil ich dort viel zu arbeiten habe. Das ist schwierig, so eine Wohnung aufzugeben. Also das macht man nicht irgendwie mal für ein oder zwei Jahre. Ja, das ist eine Schwierigkeit. Ja, ich hätte keine Lust mehr, neue wieder anzufangen, weil ich habe das, als ich aus Brasilia hierher kam, ich habe alle Möbel, alles aufgegeben, bin mit 20 Kilo nach Deutschland und meine alle tolle Sachen, wie auch Klamotten, Schuhe und Platten, habe ich bei meiner Mutter gelassen und ein Jahr danach habe ich gesagt, ich bleibe hier länger, schick mir ein paar Sachen, sie hatte alles schon verschenkt. Das wäre mich eine erste Trennung, ne? So, das dachte okay. Ja, und dann hier, jetzt haben wir eine Wohnung, sehr schön aufgebaut und so weiter. Und ich habe dieses Bedürfnis nicht mehr, woanders zu wohnen. Zu Hause umgeben wir uns mit den Dingen, die uns etwas bedeuten, die etwas über uns erzählen. Gleichzeitig können wir mit diesen Dingen auch anderen zeigen, wer wir sind und was wir wollen. Wohnen bedeutet also nicht bloß, ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern es hilft uns, uns selbst zu erkennen. Uns anderen zu erkennen, zu geben. Und damit unsere Persönlichkeit zu festigen. In dem Moment, wo man jemanden in seine Wohnung reinlässt, sieht man, wer bin ich. Carsten Ascheberg, Soziologe und Experte für Alltagsästhetik am Sozialwissenschaftlichen Institut für Gegenwartsfragen in Mannheim, teilt die deutsche Bevölkerung in 10 verschiedene Lebenswelten ein. In Gruppen von Menschen also, die ihr Zuhause jeweils ähnlich gestalten, ähnliche Freizeitinteressen haben, die gleichen Dinge kaufen. Milieus, wie Sozialforscher das allgemein nennen. Fangen wir mal mit einer gehobenen Lebenswelt an, also zum Beispiel dem, wie wir es nennen, liberal-intellektuellen Milieu. Dort wird die eigene Bildung signalisiert über Bücher. Da wird auch tatsächlich noch gelesen, aber diese Bücher sind dann eben auch sichtbar, entweder in der eigenen Bibliothek oder dominant ausgestellt in der eigenen Wohnung. Und wenn dann jemand diese Person besucht, dann wird die vielleicht auch die 2-3 Minuten, wo der Gastgeber die Getränke holt, mal nutzen und genau gucken, was sind das für Bücher und sind die noch original verschweißt oder sind die auch tatsächlich gelesen. Darüber wird signalisiert, schau, ich bin gebildet, ich gehöre zu dieser Elite, die sich über Bildung zum Aufstieg entwickelt hat und nicht einfach nur durch Ellenbogen Wirtschaftserfolge. Ein leerer Raum ist wie ein knurrender Magen. Er möchte gefüllt werden. Doch. In welchem Stil? Und wem soll die Einrichtung später gefallen? Lässt sich schon allein an einem bestimmten Möbelstück tatsächlich genau ablesen, in welchem sozialen Milieu ein Mensch lebt? Womöglich genügt schon der Blick auf das Klingelschild. Welche Rolle spielt dabei die richtige Adresse? Die Farbgestaltung. Und Bilder an den Wänden. Aus vielen kleinen Fragen werden 2 große. Welche Menschen richten sich eigentlich wie ein? Und warum tun sie das so und nicht anders? Wir besuchen die Leute zu Hause und dann hören wir ihnen zu. Und im Grunde stellen wir in diesen Gesprächen, die 2, 3, manchmal 4 Stunden lang gehen, immer nur eine Frage. Was ist ihnen wichtig im Leben? Und dann werden uns einige Leute eben diese Antwort am Beispiel ihrer Wohnung beschreiben, indem sie zum Beispiel auf ein Erbstück der Familie zeigen oder indem sie auf Fotos der Familie zeigen oder eben auf die gehobene Nachbarschaft, in der sie leben. Was uns interessiert, sind die tiefliegenden Wertemuster in der Gesellschaft, denn hier differenziert sich die Gesellschaft auch wirklich scharf und klar, nämlich wer welche Werte in den Vordergrund und wer welche Werte in den Hintergrund stellt. Damit ein Gefühl von Zuhause entstehen kann, muss der Bewohner eine Beziehung zu seinen eigenen vier Wänden und seinem Mobiliar aufbauen. Neben Erinnerungen an die persönliche Kindheit, den Wurzeln der eigenen Existenz, spielt alles eine Rolle, was im Lauf der Zeit zur Entwicklung der eigenen Identität beigetragen hat. Die persönlichen vier Wände fungieren als Archiv von Erfahrungen und Erlebnissen des betreffenden Menschen und werden so zu einem Spiegel, ja geradezu zu einem Museum der Seele. Anderes Beispiel, im traditionell bürgerlichen Milieu, die frühere Mitte der Gesellschaft, die sich auch immer so als Mitte verstanden haben, da wird man im Wohnzimmer vor allem eins signalisieren, Gediegenheit und Verlässlichkeit. Das heißt, es sind eher dunkle, holzbetonte Einrichtungsstile und man versucht wirklich zu signalisieren, hier habe ich mich auf Dauer eingerichtet, ich bin nicht gerade schon wieder auf dem Sprung ins nächste Leben, sondern das ist jetzt das, womit ich mich schon die letzten 30 und auch noch die nächsten 40, wenn ich denn so lange lebe, Jahre umgeben möchte. Walk up the driveway, endlessly curving, go through the front door, it's so inviting, the lonely great hall, once so exciting, haunted by shadows, faces in hiding. Chair by the fire, I feel a trauma, silent reminder, east. Ich glaube, warum viele Menschen sich so schwer tun damit, ist ja halt, weil die Fläche, die man einzurichten hat, oftmals ein großer Raum ist. Und gleichzeitig ist es ja nicht was, was man alle zwei Wochen wieder umdekorieren oder neu machen kann. Das heißt, ein Sofa hält im Schnitt 12 bis 16 Jahre, so ist der Zyklus, und eine Küche 20 Jahre. Das heißt, ich entscheide mich ja heute für eine Küche, für die ich annehme, dass sie da irgendwie 15, 20 Jahre stehen soll. Das ist natürlich eine Entscheidung, die ist von weitreichender Tragweite. Und ich glaube auch, dass die Leute auch oft das Gefühl haben, ach Mensch, das eine gefällt mir, das andere finde ich aber auch nicht so schlecht. Ich finde irgendwie das Modernere schön, aber so ein Landhausstil ist irgendwie auch ganz schick. Stefan Schäfer will diesen Menschen helfen. In seiner Funktion als Chefredakteur der größten europäischen Wohnzeitschrift Schöner Wohnen. Zum Beispiel, man braucht irgendwie, finde ich, ein Farbkonzept. Also ein bisschen braucht man eine Vorstellung, bin ich eher ein schwarzer Typ, bin ich ein weißer Typ, bin ich ein Typ, der auf Farbe steht. Ja, ich finde, darüber sollte man sich kurz Gedanken machen oder länger. Viele Leute fahren das Auto 30 Mal Probe, bevor sie sich entscheiden, aber entscheiden sich beim Sofa am Samstag, wenn sie zum ersten Mal losgegangen sind. Es sind zwei, drei Lebenswelten, die sich besonders für dieses Thema der Wohnzeitschrift interessieren. Das ist zum einen natürlich ein tatsächlich informativer Charakter. Das heißt, man lässt sich wirklich anregen für den unmittelbar anstehenden Möbelkauf. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Wohnungszeitschriften, die schlicht und ergreifend affirmativen Charakter haben. Das heißt, man legt später demonstrativ die entsprechende Wohnzeitschrift zu Hause aus, um damit zu zeigen, schau, daran habe ich mich orientiert bei meinem eigenen Wohnungsstil und bei meiner eigenen Ästhetik. Also ich meine, wir erreichen jeden Monat mit dieser Zeitschrift 3 Millionen Leser. Und die richten sich ja nicht jeden Monat neu ein. Wir geben aber jeden Monat theoretisch Anregungen, wie man es machen könnte. Ich glaube, es gibt ein unglaublich großes Interesse von Leuten an Wohnen. Die wollen wissen, wie wohnt man, wo gehen die Trends hin. Ich meine, wenn sie das sehen, wie ihre Eltern gewohnt haben, das wird so anders sein, als wie sie wohnen heutzutage. Also im Wohnen verändert sich ja sehr, sehr viel. Nicht so rasant wie in der Mode, aber die Veränderungen sind doch gravierend. Harmonische Wohnräume zu schaffen, macht Spaß und bringt frischen Wind in die eigenen vier Wände. Wir zeigen Ihnen exklusive Wohnwelten, die mit schönen Einrichtungsideen neue Gestaltungsimpulse geben. Omas Schwarm wird Enkels Darling. Der Ohrensessel, synonym für Gemütlichkeit, bringt Schwung in schlichte Räume. Und wenn das Sitzmöbel dann noch mit flaschengrünem Samt bezogen ist, will man sich doch gleich zum Probesitzen niederlassen. Praktische Klemmleuchten an den weißen Regalen nehmen die Farbe des Sessels wieder auf. Schöner Stilbruch zum Sessel und weiterer Farbtupfer ist der Wollteppich mit farbigem grafischen Muster. Wie viel Farbe verträgt ein Raum? Gerade im Wohnzimmer, wo man viel Zeit verbringt, sollte man sich lieber keinem Farbrausch hingeben. Deshalb haben wir das dunkle und warme Ziegelrot der Wand kombiniert mit einer dezenten Farbpalette bei der Einrichtung. Grau- und Naturtöne wirken unaufgeregt und bringen das kräftige Rot zum Strahlen. Knisterndes Feuer und ein schönes Buch. Beste Voraussetzungen für gute Laune. Die offene Feuerstelle sorgt für ungezwungene Eleganz. Dazu passen perfekt der braune Ledersessel, das beigefarbene Sofa und der gedämpfte Grauton der Wände. Der Vitrinenschrank gibt dem Wohnzimmer eine zusätzlich klassisch elegante Note. Ein behaglicher Ort zum Einkuscheln, Lesen und Entspannen. So wünschen wir uns unser Wohlfühlwohnzimmer. Die Innenarchitektin hat den Raum mit zwei Longchairs, vier Schaffellen, einer Wandverkleidung aus Furnierplatten und Dielen ausgestattet. Dazu ein Lampenschirm aus Pedicure und Tischchen aus schwarz lackierten Baumstämmen. Eine Wohnung, ein Haus gestaltet man mit Gefühle und was man braucht, um sich wohlzufühlen. Und ich bin gegen die Leute, die engagieren einen Innenarchitekt und sagen, dass hier ist ein Budget und man macht meine Wohnung schön oder gestaltet. Ne? Und das, ich kenne auch so ein paar solche Wohnungen, die sehen so Top-Design aus, aber das ist so, das Leben da drin würde ich mich nicht wünschen. Das ist ein kaltes Leben, alles so schön und perfekt gestaltet und so weiter. Ich denke, dass die Wohnung muss zusammen mit deinen Gefühlen und deine, was du brauchst, da wachsen oder, und da steckst du Detail und alle Sachen, die man toll findet oder geschenkt bekommt, steckt in eine Ecke und da entsteht so eine lebendige Ecke, wo man so gern guckt. Es ist natürlich auch so, dass die Milieus unterschiedlich begabt sind, ihre eigene Ästhetik umzusetzen in Wohnwelten. Da gibt es Lebenswelten, die lassen sich dann sehr gerne führen, eben von Wohnzeitschriften oder, wenn das entsprechende Kleingeld da ist, lassen sich auch führen von Innenarchitekten. Das kann dann manchmal aber zu verheerenden Ergebnissen führen, denn dann sieht die Wohnung aus, wie der Innenarchitekt es wollte und mitten in der Wohnung sitzt ein kleines Häuflein Elend, der Käufer dieses Designentwurfs und sagt, es ist so furchtbar ungemütlich. They're coming to take me away, haha, they're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha, to the funny farm where life is beautiful all the time and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats and they're coming to take me away, haha. Wir wollen niemals sagen, das und das musst du machen, um trendig zu sein, das und das sollst du machen, um dazuzugehören. Überhaupt keine Lust zu haben wir da. Wir wollen nur das Gefühl haben, das ist das Spektrum des Wohnens. Im Moment gibt es wahnsinnig schöne blaue Sofas, es gibt gelbe Sideboards. Ob die Leute das jetzt kaufen oder nicht, finde ich, das ist denen überlassen. Ja? Wir können ja nur sagen, wir finden es schön und man kann es tun. Wir versuchen nur Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich finde beim Wohnen, ehrlich gesagt, soll jeder leben, wie er möchte. Und ich finde, es gibt gar kein gutes und kein schlechtes Wohnen, weil das ist irgendwie, jeder meint doch so zu wohnen, wie er es schön findet. Also mir geht es ganz oft so, dass ich dann in den Wohnungen sitze und mir denke, wie kann man das eigentlich aushalten? Also das ist ja unfassbar. Ich würde mich hier so unwohl fühlen. Aber es ist tatsächlich eine Frage der Wahrnehmung, ob ich das als schmutzig empfinde. Die Schritte sind sehr, sehr klein. Das wird ja jeder für sich wahrscheinlich auch merken, wenn er in sein Bad geht und denkt, hui, hier sind schon überall die Kalkflecken, also hier müsste ich eigentlich mal dringend wieder putzen. Und ich denke mir, so ist es dann einfach. Was für uns die Kalkflecken sind, sind vielleicht für die anderen Essensreste auf dem Boden, dass man so denkt, naja, ich müsste es mal wieder wegräumen, aber kann ich auch noch morgen. Tatsächlich hat nicht jeder ein Interesse am schöner Wohnen. David Feidler, Mitarbeiter des gemeinnützigen Vereins Insel in Hamburg, weiß das nur allzu gut. Es gibt Klienten, die sitzen morgens am Frühstückstisch und ihnen fällt die Zuckerdose runter. Der ganze Zucker liegt auf dem Boden. Man würde jetzt wahrscheinlich sagen, es ist doch das Normalste, eine Kehrschaufel zu holen und es aufzufegen. Das geschieht nicht. Das bleibt dann dort liegen. Es geht weiter mit Geschirr abwaschen. Ja, das Geschirr einfach benutzt wird und es wird nicht gewaschen. Irgendwann ist alles Geschirr schmutzig. Dann wäre man jetzt eigentlich in der Situation abzuwaschen, aber dann wird halt der nächste Teller benutzt, der am wenigsten schmutzig ist. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern versucht David Feidler, diesen Menschen zu helfen, die sich aufgrund einer psychischen Erkrankung ihren eigenen vier Wänden nicht mehr gewachsen fühlen. Die Menschen sind in eine Situation geraten, wo sie letztendlich nicht mehr in der Lage waren, ihr Leben zu organisieren. Die Entwicklung ist schleichend. In vielen Fällen ist es oft so, dass es mit einer leichten Antriebslosigkeit beginnt, die oft durch ein besonderes Lebensereignis dann massiv in den Vordergrund rückt. Das kann eine Trennung sein, das kann der Verlust des Jobs sein. Also die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig. Psychische Erkrankung wird oft relativ spät erst erkannt, leider. viele Menschen denken so, ich bin einfach schlecht drauf, habe eine schlechte Phase, bin motivationslos, merken aber gar nicht, dass sie in einer schweren Depression stecken, die oft auch eigentlich medikamentös behandelt werden müsste. Und dann kommt eins zum anderen. Dann wird diese Wohnung nicht mehr gepflegt, der Müll wird nicht mehr rausgetragen, es wird nicht mehr abgewaschen. Und dann haben sie einfach sehr schnell eine Wohnung, die eigentlich nicht mehr bewohnbar ist. Man kann es sich oft nicht vorstellen, dass diese Grundstrukturen, die wir im Laufe unseres Lebens ja erlernen, dass man die tatsächlich verlieren kann. Komm mit mir, schöne Dame, komm, wir fliegen nach Hawaii. Gleich im Nebenzimmer wartet mein Pilot. Oder fändest du es schicker in New York, in Costa Rica, nur nicht nach Hause, denn zu Hause ist der Tod. Die Ruhe dort ist wie im Grabe. Mein Wohnzimmer, das ist ein Labyrinth. Am Küchenofen sitzt bei uns ein Rabe und in der Ecke schreit ein unbekanntes Kind. Die Bilder fangen abends an zu brüllen. Die Wasserleitung singt das alte Lied. Der Tod sitzt da und kaut Pastillen. Man freut sich fast, wenn man ihn sieht. Ich hab... Ah, hier. Wir Menschen sind sehr unterschiedlich. So wie eine Einbauküche gefallen kann, so finden einige es auch schön, wenn Gardinen vor den Fenstern hängen. Fenster sind eigentlich dazu da, dass Licht reinkommt und nicht, dass man sie zuhängt. Man kann aber natürlich hier auch eine Tür reinsetzen, weil das nach draußen gerade geht. Gerade zur Terrasse hingeht, das bietet sich hier wirklich an. Frühstücken draußen. Ja, wäre ideal, würde ich auch machen. Ja. Und wie gesagt, ich würde die Gardinen auch entfernen, denn damit die Sonne auch reinscheinen kann. Naja, aber das ist mit den Einbauküchen auch so. Vor 15 Jahren war das ein Highlight, wo man sagte, wow, mit Einbauküche. Mhm. Heute, ja. Die meisten Frauen gucken sich die Küche an und dann sehe ich die Sorgenfalten und die sagen mir dann, naja, das ist nicht meine Küche. Ich hatte mal eine Situation gehabt von einem jungen Mann, der war ganz stark alkoholabhängig. Und als ich das erste Mal reinkam, er wohnte in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Das war dann fürchterlich, der Boden war kaum betretbar, weil überall leere Flaschen herumlagen. Aus den Fenstern konnte man gar nicht mehr rausgucken, weil er rauchte auch noch sehr stark, weil der Nikotinbeschlag mittlerweile so extrem war, dass die Fenster matt waren und die weißen Rahmen der Fenster also nicht vergilbt waren, die waren gelb bis ocker, könnte man sagen. Und auf seinem Fußboden war ein großer Fleck, wo er sich mal erbrochen hatte und hat ein Handtuch drüber gelegt. Und ich war völlig entsetzt, weil es war so ein Raum, wo man gar nicht weiß, wo man Platz nehmen soll und kann. Und da habe ich ihn dann gefragt, ob ihn das nicht stören würde. Und er sagte, nö. Das ist dann eigentlich der Punkt, wo wir ansetzen mit unserem Angebot. Schränke, Kisten, Tüten, alle umherliegenden Dinge durchforsten und sichten. Aussortieren, einsortieren. Geruchsquellen beseitigen. Mischmüll, Sperrmüll, Sondermüll trennen und entsorgen. Briefkasten leeren. Fußböden, Fenster, Möbel, Lichtschalter und Steckdosen reinigen. Staubwischen, Geschirr abwaschen. Wäsche waschen. Die individuelle Wohnstruktur wiederherstellen. Natürlich ist das Ziel, wenn eine Wohnung wieder instand gesetzt wurde, wie umfangreich das auch immer sein mag, dass man diesen Stand erstmal hält. Das kann man tun, indem man Reinigungspläne, Haushaltspläne gemeinsam erstellt. Ja, es sind also wirklich so ganz einfache Angelegenheiten zu sagen, montags und mittwochs und freitags putzt du, saugst du deinen Boden, räumst du auf, dafür nimmst du dir eine Stunde Zeit. Also wirklich ganz klare Strukturen vorzugeben und zu sagen, das machst du dann, das machst du dann und das machst du dann. Und der Erfolg? Man hätte das Zimmer komplett entkernen müssen und neu einrichten müssen. Das wäre notwendig gewesen, um da von einem Erfolg zu reden. Das wäre aber mein Maßstab. Sein Maßstab ist ein anderer. Und von daher gesehen ist es schon als Erfolg zu betrachten, wenn jemand sagt, ich räume jetzt auf und ich achte darauf, dass gewisse Dinge nicht mehr passieren. Wenn ich in meinem Zimmer gegessen habe, räume ich danach meinen Teller mit den Essensresten raus. Und lass ihn nicht noch eine Woche in meinem Zimmer stehen. Das ist ein Erfolg. Ich bin es nun leid, beim Durchforsten der Wohnungsmarktanzeigen vorzeitig früh zu erblinden und doch immer das Gleiche zu finden. Keine Hunde, Studenten und Ausländer, keine Musikinstrumente, nur ruhiges Ehepaar ohne Kind. Ich kenne einen Ort, wo man nie diese 14-geschossigen Dinger baut, wo man mir nicht auf die Finger schaut. Für mich gibt's nur eins, ich zieh auf den Müll. Also ich bin zum Beispiel eher ein Typ, der Ordnung braucht, ja. Ich brauche zum Beispiel 6 Messer, 6 Gabeln, ich brauche das nicht alles so voll gewuselt. Ich muss das Gefühl haben, das bringt, das bietet mir eine Art von Ruhe, das ganze System des Wohnens, ja. Mag anderen nicht so gehen, aber ich habe das Gefühl, ich brauche das. Ich muss Sachen wegtun können, ich muss 3 Serviettenringe oder so da und da haben, dass ich sie wiederfinde. Ich habe nicht, mich macht das unruhig, wenn alles so vollgekrümpelt ist. Das macht mich nervös. Es gibt durchaus Menschen, die leben in so einem ganz großen Zwiespalt. Auf der einen Seite wissen sie, wie vermüllt ihre Wohnung letztendlich ist. Dann höre ich dann auch oft solche Aussagen wie, ich mag niemanden mehr zu mir einladen, bei mir sieht es schrecklich aus. Es fehlt allerdings der Kick, sage ich jetzt einmal, um es zu ändern. Und andere sagen, das ist doch ja, ist mir doch egal, wie das hier aussieht. Wenn sie das stört, ist das doch ihr Problem. Das ist immer der schwierigste Fall, weil warum soll sich jemand verändern, wenn er gar keine Motivation dazu hat? Dann müssen sie also mit kleinsten Schritten anfangen, um das zu verändern. Wie schön, wenn du weißt, die sorgende Stadtreinigung liefert 2-mal im Monat für dich frische Möbel aus. Und sogar frei Haus. Manchen Tisch in Form einer Niere, 40 Klaviere, 2 Schaukeln, ein Reck und ein Sammelband Mickey Maus. Und werden mir trotz der spartanischen Lebensart einmal die Taschen leer, so greif ich ins Flaschenmeer und lebe vom Pfand in den Mund. Dass das alles möglich ist. Das macht es irgendwie auch, finden wir zum Beispiel, ein bisschen spannender. Weil früher hat man gegessen, glaube ich, und dann ist man in die Sitzgruppe gegangen und hat da noch einen Cognac oder so genommen. Also haben das, glaube ich, meine Eltern gemacht. Macht ja heute keiner mehr. Früher war ein Badezimmer, heute ist ein Badezimmer eine kleine Wellness-Oase, wenn man es möchte. Eine Küche war früher eine Küche, heute ist das irgendwie ein offener Raum. Während wir früher ja klare Raumzuordnungen hatten und auch bis heute die Architektur in diesen Kategorien denkt, also Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Diele, Kinderzimmer etc., sehen wir, dass man die Funktionen mixt, dass man eben Küche nur zum Teil als Küche nutzt, sondern eben als fast schon Wohnzimmer, aber auch durchaus gibt es dann Inszenierungen, wer denn das Ganze loftartig bis hin zu einer Mixtur von Küche und Schlafzimmer gestalten kann. Und diese Vermischung von Funktionsräumen ist für uns ein recht interessantes und eher neueres Phänomen. Also ich sehe das in meinem eigenen Freundeskreis, dieses nach Hause einladen, nicht mehr ins Restaurant unbedingt gehen, sondern zu Hause für Freunde zu kochen, einen großen Esstisch zu kaufen und alle sitzen drumherum und man verbringt zusammen seine Zeit. Man isst da, bis man umfällt vom Tisch und dann geht man nach Hause. Da merkt man schon, wie das Wohnen so aufgewertet wird, finde ich. Und die Deutschen geben ja pro Kopf am meisten Geld aus in der Welt fürs Wohnen. Da sollte man schon das Gefühl haben, da fühle ich mich irgendwie zu Hause. Wenn ein Zimmer verändern kann, wie wir uns fühlen, wenn unser Glück von einer Wandfarbe, dem Aussehen einer Tür abzuhängen vermag, wie sollen wir dann die vielen Orte ertragen, die wir notgedrungen ansehen und bewohnen müssen? Noch einmal Alain de Botton. Menschen haben ihre Rücken verrenkt, um Blumen in Deckenbalken zu schnitzen und ihr Augenlicht überstrapaziert, um Tiergestalten in Tischtücher zu sticken. Sie haben Wochenenden geopfert, um unansehnliche Kabel hinter Fußleisten verschwinden zu lassen und ausgiebig über angemessene Arbeitsflächen in der Küche nachzudenken. Beim Anblick von Zeitschriftenfotos haben sie davon geträumt, in unerschwinglich teuren Häusern zu wohnen. Es gibt bestimmte Punkte im Leben, an denen Menschen sich intensiv Gedanken machen mit dem Thema Wohnen. Das ist natürlich klar die erste Wohnung, das kann beispielsweise noch die Studentenbude oder ähnliches sein. Dann ist der nächste Schritt, nachdem man sich beruflich so ein bisschen etabliert hat und die Familiengründungsphase kommt, dass man dann in der Regel im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen sehr viel Geld ausgibt für Hausbau und dann auch Einrichten. Das heißt, man macht das über das bisher geübte Budget hinaus. Und dann gibt es, und das ist die Phase, die die Industrie natürlich liebt, die berühmte Phase, wenn endlich aus der Sicht vieler Eltern das Leben beginnt, nämlich wenn die Kleinen endlich aus dem Haus sind. Und dann wird das Ganze, in Anführungszeichen, Gerümpel rausgeschmissen und nochmal komplett neu für diese dritte Lebensphase eingerichtet. Das sind so die drei Hauptpunkte fürs Einrichten. Am meisten Geld wird in der dritten Phase gedreht. Da allerdings gibt es dann auch die meiste Vorerfahrung. Ja, hier haben wir das zweite Haus. Es ist von drinnen sehr modern. Es ist ein Holzrahmenbau mit Holz aus Außenverkleidung. Wir werden da reingehen, wenn wir uns das anschauen. Drin ist das ein topmodernes, schönes Haus, werden Sie gleich sehen. Mit über 1000 Quadratmetern ist auch ein großes Grundstück. Allerdings haben wir hier eine Straße, die ist etwas mehr befahren. Hier fährt doch schon das eine oder andere Auto durch, dass es nicht ganz so einsam ist. Mhm. Gut, dann schauen wir uns das einmal an. Aber es ist ja auch ein schöner Ausblick hier, ne? Mit dem, ja, man da schöne Fenster hat. Klein. Ja, das sehr sind klein. Skandinavische Holzfenster, die nach außen aufgestellt werden. Das werden Sie auch gleich sehen können. Ach genau. Und mit den kleinen Scheiben. Kenne ich mich schon aus. Ich weiß, das Putzen macht eine Menge Arbeit. Ja. Habe ich mal so festgestellt, ja. Ja klar, wenn das so Butzen sind, dann die einzelnen Scheiben, dann wischt man an jeder Ecke mehr. Ne? Zu Hause. Das soll der Ort sein, an dem wir schlafen, Hygiene und Nahrungsaufnahme erledigen und Sex haben. Zu Hause, das soll der Ort sein, an dem wir Kommunikation pflegen mit Freunden, Bekannten, Verwandten und Nachbarn. Hier kreieren wir unseren persönlichen Lebensstil. Der heute allerdings zunehmend einer fremdbestimmten Inszenierung gleicht. Warum ist die Farbe Weiß so beliebt? Ich meine, Sie werden ganz viele Sofas in wunderschönen Farben finden. Wir propagieren auch ganz oft, streich doch mal deine Wand farbig an, ja? Weil wir wirklich daran glauben, dass es irgendwie schön ist und dass es toll ist, ja? Als Forscher interessiert uns die aktuelle Modefarbe überhaupt nicht. Im Endeffekt, glaube ich, machen doch so viele Leute eine weiße Küche, ein weißes Sofa, eine weiße Wand, weil es eigentlich theoretisch der kleinstmögliche Nenner ist, weil man das Gefühl hat, damit kann ich schon grundsätzlich erstmal nichts falsch machen. Niemand wird reinkommen und denken, oh Gott, deine Küche ist weiß. Ja? Obwohl, ich glaube, ganz viele Leute vielleicht mal Lust hätten auf eine grüne oder eine blaue Küche. Als Forscher interessiert uns die aktuelle Modefarbe überhaupt nicht. Ich glaube einfach nur, dass man immer das Gefühl hat, aber wenn ich das jetzt mache und die gefällt mir in 3 Jahren nicht mehr, oh Gott, was habe ich denn dann gemacht? Dann bin ich so im Trend aufgesessen. Gleichzeitig wird man bei weiß das Gefühl nie haben. Aber gleichzeitig wird man sich natürlich vielleicht auch eine Freude nehmen, das Gefühl zu haben, ey, dieses blaue Sofa, ich habe erst immer daran rumgezweifelt, ob ich es machen soll oder nicht, aber dann habe ich es gemacht und irgendwie ist es ganz, ganz toll, dass ich es gemacht habe. Was uns interessiert, sind die dahinterstehenden Motive dessen, was man signalisieren will. Wenn ich also signalisieren will, ich bin reich, erfolgreich, dominant, dann werden Sie das auch im Einrichtungs- und Wohnstil sehen, dass das extrem auf Show eben inszeniert ist, dass Sie dort beispielsweise gigantische Fernsehapparate sehen, natürlich auch alle mittlerweile in der Flachschirmversion, die den Raum beherrschen. Das sieht dann aus eigentlich wie in einer Kirche, nämlich der jeweilige zentrale Wert wird als Altar inszeniert im Raum. Und das kann dann eben der große Fernseher sein. In anderen Fällen ist es das Erbstück der Familie oder das große Piano oder eben im liberal-intellektuellen Milieu die gigantische Bücherwand. From Bellpush to Forsyth, in smart town apartment, the cottage is pretty. The main house a palace, penthouse perfection. But what goes on, what to do there, better pray there. Das riecht hier ein bisschen nach Rauch. Ja, ich würde sagen, Raucherwohnung. Ja, die Küche ist als Raucherraum missbraucht worden. Der restliche Teil des Hauses nicht. Okay. Das können Sie hier auch sehen. An der Decke. Es war eine helle Decke, aber sie ist etwas eingefärbt. Ja. Das haben wir aber nicht jetzt im ganzen Haus, sondern nur hier in der Küche. Also von den Proportionen finde ich sie aber okay. Mhm. Ist richtig. Für 2 Leute ist so. Ja, dafür ist es ausreichend. Die Ausrichtung der Küche ist hier auch wieder Südlage, finde ich sehr wichtig. Hier ist eine Einbauküche vorhanden, aber die ist nun älter. Sie wird Ihnen mit Sicherheit nicht gefallen. Aber der Platz für eine vernünftige neue... Kriegt schon wieder Charme, finde ich. Oh, Tatja. Es gibt so Sachen, die sind einfach nicht diskutabel. Während wir früher sehr viele vergleichsweise gut gemischte Wohnquartiere hatten, in denen Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Bildung und eben unterschiedlicher sozialen Milieus miteinander gelebt haben, haben wir mittlerweile, dass sich die Wohnquartiere immer mehr voneinander abgrenzen und sich immer weniger für die jeweils andere Lebenswelt überhaupt noch interessieren. Also das heißt, diese Abgrenzung der Milieus zueinander hat sich in den letzten 30 Jahren in extremem Maße bundesweit verschärft. Wir sehen es eben auch, dass selbst bei sehr nachbarschaftlichen Lebenswelten, wie zum Beispiel dem eher leicht konventionell orientierten modernen bürgerlichen Milieu und dem doch mehr technologisch orientierten modernen Arbeitnehmermilieu zunehmend ja, sozusagen die Grenzzäune eingezogen werden und man nicht mehr Nachbar sein möchte, weil man einfach weder ästhetisch noch von den Werten her tatsächlich etwas teilen möchte. Wie zufrieden letztlich jeder Einzelne mit seiner Wohnung ist, hängt entscheidend davon ab, ob seine jeweiligen Ansprüche erfüllt werden. Der zur Verfügung stehende finanzielle Rahmen spielt dabei natürlich eine nicht unwichtige Rolle. Wohnen ist eben nicht nur Entspannung, sondern gleichermaßen eine immens anstrengende Beschäftigung. Überall in den Städten boomen Läden, die immer neue, immer ausgefallenere Wohnaccessoires anbieten. Aus weichen Modulen selbst zusammengesteckte Sofas, Wachslasuren für die Wände, mit Dekosand, Granulat und Flusskieseln gefüllte Glasvasen, asiatisch inspirierte Flächenvorhänge. Woher kommen eigentlich Trends? Das ist so ein bisschen wie das Huhn und das Ei. Unglaublich schwierig. Also für die Konsumenten, glaube ich, sind Wohnzeitschriften schon der Indikator. Wenn wir sagen, zum Beispiel im nächsten Heft, blau ist die Trendfarbe, dann glaube ich schon, dass die Leute das Gefühl haben, wir pushen auch diesen Trend. Und sie werden das gute Gefühl haben, dass wir schon wissen, wovon wir reden. Aber trotzdem kann man nie genau sagen, wer ist eigentlich jetzt der, der Blau in die Welt bringt. Ja? Auch wir gehen über Messen und sehen, Mensch, Blau kommt. Auch wir gehen in Modegeschäfte und denken, Mensch, Blau ist gerade echt ein gutes Thema. Woher jetzt das Blau ursprünglich kommt und wer es wieder nach vorne gebracht hat, I don't know. Das Trendgeschehen entsteht auch durch einen schlichten kreativen Prozess auf Seiten von Designern. Es ist ja nicht so, dass alles von den Konsumenten bestimmt wird, sondern nach wie vor steht dahinter ein Schöpfungsakt, ein kreativer Schöpfungsakt. Und insofern kann ein neues Produkt, eine neue Ästhetik dann einfach auch ihre Kunden suchen, solange sie die Lebensverhältnisse von echten Menschen berücksichtigt und nicht einfach nur eine artifizielle Idealwelt vermutet. Dann werden diese Produkte in der Regel floppen. Bei der Durchsetzung von neuen Produkten und Trends gibt es dann allerdings Unterschiede. Es gibt tatsächlich Lebenswelten, die sind einfach offener für Neues. Das liegt zum einen daran, dass sie noch nicht so festgelegt sind, weil sie noch nicht so viel bisher in ihrer Wohnung gekauft haben. Das heißt, da gibt es einfach noch Raum zur Gestaltung. Und dann, weil es in einigen Lebenswelten zum Prinzip gehört, immer wieder mal neu zu gestalten und neu zu überlegen, wie kann meine Wohneinrichtung dementsprechend, wer ich bin. Ich habe da keinen großen Fetischismus zu Möbeln. Und Schreibtisch habe ich am liebsten immer so eine Türplatte, wissen Sie, so oder auf Ständern, weil das Format einer Tür mag ich als Schreibtisch, da kann ich wirklich drauf arbeiten. Und wenn ich dann mal umziehe, dann lasse ich diese Tür meist stehen. Ja, also, ich habe einen Pokertisch, den schleppe ich immer mit, wissen Sie, so. Da hängt mein Herz ein bisschen dran, aber sonst eigentlich nicht. Helge Timmerberg ist Abenteurer und Reiseschriftsteller. Ein rastloser Mensch, der es bislang an keinem Ort der Welt lange aushielt. Irgendwas, was unterwegs mal eine Bedeutung gehabt hat oder eine Rolle gespielt hat, sowas schleppe ich dann über die Jahrzehnte. Ja. Also zum Beispiel ein Aschenbecher aus dem Hotel Rivera in Havanna. Ich habe 2 Jahre in Havanna gelebt und davon fast die längste Zeit in diesem Hotel Rivera, das ist genau am Harlequin. Ein fantastisches 50er-Jahre-Hotel, da hat Frank Sinatra drin gewohnt und. Wurde von der Mafia damals gebaut vor der Revolution, da haben große Casinos drin. Da habe ich so viele Erinnerungen an dieses Hotel und da zum Beispiel dann so ein Aschenbecher vom Hotel Rivera, da steht auch Hotel Rivera drauf oder so, ja. Den habe ich seit 20 Jahren und ich würde fuchsteufelswild, wenn mir den einer klaut. Im Alter von 17 Jahren ist Helge Timmerberg das erste Mal nach Indien getrampt. Das war 1970, da wollte ich auch vor was weglaufen. Und natürlich ist, also weglaufen vor etwas und gleichzeitig ist man ja auch wahnsinnig neugierig. Was ist denn das jetzt in Indien? Stimmt das, dass man da nur unter der Palme sitzen muss und wartet, bis die Kokosnuss runterfällt? Seitdem ist er immer unterwegs. 2007 begab er sich auf den Spuren des englischen Gentleman Phileas Fogg auf eine Reise um die Welt in 80 Tagen. Genau wie in dem gleichnamigen Roman von Jules Verne. Ich habe oft geglaubt früher, ich bin jetzt angekommen. Also als ich zum Beispiel das erste Mal nach Marrakesch kam, da habe ich gleich allen, die es hören wollten oder nicht hören wollten, gesagt, boah, in dieser Stadt will ich sterben. Und da meinte ich nicht jetzt mit, ich will morgen irgendwie überfallen werden oder so, sondern hier will ich leben bis zu meinem Tod. Da war ich war ganz sicher, als ich so den ersten Riad in Marrakesch gemietet hatte, so, das ist es jetzt, aus dieser Stadt setze ich keinen Fuß mehr heraus. Das hat dann aber nur 7 Jahre gehalten. Und in Havanna war das ähnlich. Als ich in Havanna war, die 2 Jahre, habe ich auch geglaubt, das ist der Platz, jetzt bin ich angekommen, aus sie ist. Inzwischen denke ich einfach, dass man nie ankommt, um ewig da zu bleiben, weil man entwickelt sich auch immer weiter. Und diese Vorstellung, dass man etwas hat und festhält für immer, die habe ich langsam abgelegt. Es geht einfach immer weiter. Doch auch einer, der immer auf Reisen ist, weiß letztlich, wie es sich anfühlt, zu Hause zu sein. Als ich mal in Havanna gelebt habe, 2 Jahre, da war ich verliebt und musste immer, um da zu meiner Freundin zu gehen, über so eine Brücke und über so einen Kanal gehen. Und immer, wenn ich über diese Brücke ging und so auf ihr altes, kaputtes Haus zu, mich einfach wahnsinnig zu Hause gefühlt. Aber das hat, glaube ich, wirklich was mit dem Herz zu tun. Und somit nicht unbedingt mit dem Besitz von eigenen 4 Wänden. Ich brauche dann eigentlich in so einer Stadt immer nur noch dann ein gutes Lokal, weil ich immer auswärts esse. Ich kann nicht selber kochen. Ne? Wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auch wohlfühle zum Trinken, wenn ich dann nach dem Schreiben ein bisschen den Kopf runtertrinken muss. Also ein Stammlokal, einen Park, in dem ich joggen oder Fahrrad fahren kann und eine Freundin. Also die Matratze zum Schlafen muss gut sein und der Stuhl muss gut sein. Als ich für die Bunte gearbeitet habe, da habe ich mir mal einen Schreibsessel gekauft, der hat damals 3000 Euro gekostet. Ne? Das ist derselbe Sessel, also dasselbe Modell, wo Kanzler Kohl immer drin gesessen hat. Da saß man, also da drin sitzen war natürlich wirklich herrlich. Und das habe ich mir mal so gegönnt und über 10 Jahre mitgeschleppt. Jetzt ist er aber auch ein bisschen ausgeleiert und das war's. Also ich mag meine Küche sehr gerne, wie gesagt, ich koche sehr gerne. Aber von den meisten Sachen könnte ich mich trennen. Ich habe keinen langen Holzesstisch, wie das jetzt gerade modern ist, sondern ich habe einen runden, noch so aus den 70er Jahren. Jetzt also habe ich also ganz schlichte Einrichtung, und dass ich also jederzeit weggehen kann, aber trotzdem sich sehr gut fühlen kann. Also das ist so eine Menge, die ich eventuell nach Japan alles komplett mitnehmen kann oder nach Brasilien eventuell. Also das ist wirklich überschaubar, was ich habe. Ja. Und deshalb ist immer noch provisorisch unsere Wohnung. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, in der Wohnung muss ich bleiben oder das ist schön und das ist nicht durchflutet. Und was sagst du? Ist dir wahrscheinlich hier oben natürlich zu schräg und ich zu klein, noch die, ne? Die eine oder andere Wand vielleicht rausnehmen. Ja, wenn das geht. Wenn das geht, ja. Das ist so von der Statik her. Mhm. Hier oben sind nur Trennwände. Mhm. Das heißt, das Dach ist freitragend, die Wände sind zwischengestellt, sie können hier alles verändern. Mhm. Okay. Kein Problem. Unten ist das was anderes. Unten haben wir eine tragende Wand, wo dann die Balken drauf liegen, das muss man einhalten. Mhm. Hier oben brauchen sie es nicht. Hier können Sie, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne aus dem Gästezimmer und aus dem Büro ein großes Büro machen, kein Problem. Ja, ein Gästezimmer muss wohl bleiben. Wir sehen uns immer so nach Sicherheit, ja, und zementieren diese Sicherheit dann in Häusern, die wir uns bauen. Versicherungen, die jeglichen Fall des Lebens möglicherweise irgendwie abdecken sollen. Und das ist so ein bisschen wie ein Kampf gegen Windmühlen, weil das ist gegen die Gesetzmäßigkeit des Lebens. Wir können nichts festhalten. Sie können keine Liebe festhalten, Sie können auch keine Kinder festhalten, ich habe 3. Ja. Sie können ihre Haare nicht festhalten. Was bedeutet für Stefan Schäfer, dem Chefredakteur von Schöner Wohnen, ganz persönlich das eigene Zuhause? Ich glaube, für mich persönlich, ja, ist es wirklich der Umgang, glaube ich, mit den Menschen, die ich habe. Das muss ich so sagen. Also ich glaube, ich würde mich in einer wahnsinnig schönen Wohnung, wo ich nicht die Menschen, die ich lieb habe, um mich herum habe, das würde mich nicht befriedigen und nicht glücklich machen. Also ich finde, wenn ich mit meiner wundervollen Frau in einer Einzimmerwohnung von 24 Quadratmeter wohne, werden wir uns da sehr glücklich schätzen. Und wenn ich nicht heute um mich herum habe, aber ein Riesenhaus und bin nicht glücklich, wird mir das denn nichts bringen. Also ich finde, das ist das Wichtigste für zu Hause. Und wenn man diese lieben Menschen um sich herum hat, ich finde, dann kann man als zweiten Schritt das machen, dass man sich sein Zuhause schön gestaltet. Und wovon träumen Emilia, Chita und Junko? Kuba vielleicht, Playa del Este, hätte ich mir immer gewünscht, war mein Traum, ein kleines Hotel, wo man so eine Art Künstlerpension draus machen kann. Ich habe kleinere Träume. Wir haben die Wohnung vor ein paar Jahren gekauft, das ist auch wieder ein Traum. Aber ich hätte so gern nur zwei Zimmer dazu in meiner Wohnung. Das wäre dann meine Traumwohnung. Das ist lang. Wenn ich mehr Platz zu Hause hätte, würde ich total glücklich sein. Vielleicht in der Zukunft, das ist so ideal, wenn ich in Hamburg wohne. Im Sommer in Hamburg, Winter in Brasilien und dann Frühjahr in Japan. Das ist ganz toll. Klingt gut, ja. Das finde ich auch, aber weißt du was, neulich habe ich nachgedacht über dieses Konzept. Das war auch immer ein Traum. 6 Monate hier, 6 Monate dort. Und ich denke, ich würde verrückt werden. 6 Monate hier nur über Brasilien denken und 6 Monate in Brasilien nur über Deutschland denken und nicht mehr was entspannen und was machen können. Ne? Weil du denkst, immer eine Hälfte ist da und die andere ist da. Und Helge Timmerberg jedenfalls träumt von einem Haus mit Garten, in dem große, schöne Apfelbäume stehen. Ich träume auch von Enkeln. Ich habe ja 3 Kinder, die sind eigentlich alle 3 erwachsen und die könnten dann langsam mal nachlegen, aber die lachen mich aus. Als ich der Freundin meines Sohnes, der ist 29, wissen Sie, und als ich der irgendwann im Sofa habe ich der Freundin mal gesagt, boah, ich würde ja Enkel super finden. Da kam am nächsten Tag mein Sohn zu mir und sagte, Alter, das machst du nicht nochmal. Du bist ja wohl Gaga. Die lag mir die ganze Nacht in den Ohren. Also bitte hör auf mit dem Scheiß. Nicht? So, da kann man von Enkeln und Hängematte und großem Garten und Apfelbäumen träumen, aber wenn die nicht mitmachen, was soll ich dann tun? Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ja, ich hoffe, dass Sie einen Eindruck bekommen haben von den Häusern. Können ein bisschen was mitnehmen, haben ein bisschen was zum Überlegen. Wenn Fragen sind, rufen Sie mich bitte an. Ich rufe gerne zurück. Wenn Sie noch ein zweites Mal rein möchten, kein Problem, können wir gerne machen. Nur bitte rechtzeitig anrufen, dass wir einen Termin abstimmen können. Ja, klar. Nein, dann können wir es gerne machen. Alles klar, ja. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Uwe. Ja, ich bedanke mich auch. Ja, ich danke auch. Tschüss. Tschüss. Das war Home Sweet Home. Zuhause, was ist das? Von Wolf Eismann. Es sprachen Sonja Cilowitzki und Volker Hanisch. Regie der Autor. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2010. Nächsten Sonntagabend hören Sie in der Reihe Freistil das Feature Die nie zu erreichende Vollständigkeit, Sammelsurium und Sammler von Jürgen M. T. Deutschlandfunk. 21 Uhr. Die Nachrichten. US-Präsident Obama hat den Afghanistan-Einsatz gegen Kritik verteidigt. Es sei schwierig, aber ein maßvolles Ziel, Terroristen daran zu hindern, vom Hindukusch aus zu agieren, Trainingslager aufzubauen und Anschläge gegen die USA zu planen, sagte Obama dem Fernsehsender CBS. Es gehe nicht darum, Afghanistan in eine perfekt funktionierende Demokratie nach westlichem Vorbild zu verwandeln, sondern das Land ausreichend zu stabilisieren. Der US-Präsident hatte im Dezember angekündigt, 30.000 weitere Armeeangehörige an den Hindukusch zu schicken, um eine Wende im Kampf gegen die Taliban zu erreichen. Die Versteigerung von Lizenzen für die Gasförderung im Irak ist um einen Monat auf den 1. Oktober verschoben worden. Das zuständige Ministerium wolle den Unternehmen mehr Zeit geben, wurde in Bagdad mitgeteilt. Zur Auktion um die Förderberechtigung für 3 Gasfelder würden 45 internationale Konzerne eingeladen, die sich bereits im vergangenen Jahr für 2 Ölauktionen qualifiziert hätten. Der Irak ist für den Wiederaufbau auf Einnahmen aus der Lizenzvergabe angewiesen. Das ab heute geltende SWIFT-Abkommen birgt nach Ansicht des rechtspolitischen Sprechers der Grünen-Fraktion Montag viele Nachteile für Bankkunden. So würden bei dem vereinbarten Transfer von europäischen Bankdaten an die USA nicht nur bestimmte Informationen, sondern Milliarden ungefilterte Datensätze übertragen, sagte Montag der Thüringer Allgemeinen. Die SWIFT-Organisation sei gar nicht in der Lage, Daten nach Terrorismus-Suchkriterien zu sortieren. Auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Schaar bemängelte, dass wesentlich mehr Daten übermittelt würden als bloß diejenigen von Terrorverdächtigen. Bundesinnenminister de Maizière erklärte dagegen in Berlin, dass Datenschutzbelange berücksichtigt worden seien. In Griechenland haben die Tank- und Lastwagenbesitzer ihren Streik vorerst beendet. Das teilte der zuständige Dachverband mit. Die Regierung in Athen hatte die Fahrer zuvor zur Wiederaufnahme der Arbeit aufgefordert. Sollten sie sich weigern, drohten Lizenzverlust und Strafverfahren. Der Ausstand hatte landesweit zu Engpässen bei der Treibstoffversorgung geführt. Die Lage hat sich inzwischen entspannt, weil das griechische Militär die Belieferung von Flughäfen, Krankenhäusern und Kraftwerken übernommen hat. Auch die Tankstellen erhalten seit gestern wieder Benzin und Diesel. Der Arbeitskampf richtete sich gegen die geplante Liberalisierung im Transportwesen. In den russischen Waldbrandgebieten konnten die Einsatzkräfte nach offiziellen Angaben den Vormarsch der Flammen stoppen. Mehrere Brandherde seien inzwischen gelöscht worden, teilte das Katastrophenschutzministerium in Moskau mit. Durch die Feuer waren zuvor mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 2000 Häuser und große Teile der Ernte wurden zerstört. Betroffen sind sowohl der europäische Teil als auch der ferne Osten Russlands. Bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Barcelona hat die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Männer den 3. Platz erreicht. Frankreich gewann die 7. Goldmedaille. Silber ging an Italien. Der deutsche Diskus-Weltmeister Robert Harting holte in Barcelona Silber. Erster wurde der Pole Piotr Małachowski, 3. der Ungar Robert Fosekosz. Das Wetter. Nachts vereinzelt Schauer und Gewitter, im Westen und Nordosten klart es auf. Tiefstwerte zwischen 18 und 13 Grad. Morgen regnet es im Osten und Süden, vereinzelt sind Gewitter möglich. In den anderen Landesteilen zunächst eine Mischung aus Wolken und Sonne. Später entwickeln sich auch im Nordwesten Schauer und Gewitter. 20 Grad an der Nordsee und bis 29 Grad an der Neiße. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit, deutsche Ostseeküste einzelne Gewitter, dabei Böen 8 aus Südwest bis West. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 22 Uhr. Deutschlandfunk 21:04, die Verkehrslage mit Staus ab 3 Kilometern Länge. A2 Berliner Ring Richtung Magdeburg zwischen Burg Ost und Lostau, Baustelle 12 Kilometer. A3 Würzburg Richtung Frankfurt zwischen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg-Kist, Unfall 2 Kilometer. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar Nord und dem Kreuz Köln-Ost, Baustelle 18 Kilometer stockender Verkehr. A8 Salzburg Richtung München zwischen Bernau am Chiemsee und Fraßdorf, Unfall 6 Kilometer. A9 Berlin Richtung Halle-Leipzig zwischen Coswig und Focke-Rode, Baustelle 3 Kilometer. A9 Halle-Leipzig Richtung Nürnberg zwischen Naumburg und Dreußig, Baustelle 5 Kilometer. Nürnberg Richtung Halle-Leipzig zwischen Eisenberg und Naumburg, Baustelle 10 Kilometer. Und A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden zwischen Ortrand und Thiendorf, 6 Kilometer.